start at this point. I forget what it is, but start it anyhow. This evening I'm going to talk about how to pass out from under a curse and enter into the blessing of God. Heute Abend möchte ich über das Thema reden, wie wir von dem Fluch hinwegkommen können und kommen unter die Segnungen Gottes. And for many of you this is a new theme. Für viele von euch ist das ein neues Thema. But if you want further information, wenn ihr aber weitere Informationen darüber haben wollt, a new book of mine is available in three languages. Dann ist ein neues Buch, das ich geschrieben habe, in drei Sprachen zur Verfügung. First of all in English. Zuerst in Englisch. Blessing or curse, you can choose. Ja, der englische Titel. And then in Deutsch. Und dann hier in Deutsch, Segen oder Fluch, Sie haben die Wahl. And you speak Hungarian, I'm sure. Sprichst du Ungarisch? Ich bin sicher, nein. But anyhow, it's in Hungarian. Es ist in Ungarisch ebenfalls zur Verfügung. All das ist Adok. I don't know if that's right. Forgive me, Hungarians, if I didn't say it right. Vergib mir, ihr Ungarn, wenn die Aussprache nicht stimmte. It's also being translated into Dutch. Es wird zurzeit auch in Holländisch übersetzt. And hopefully soon into Russian. Und hoffentlich auch bald in Russisch. Now, there are many needs here tonight. Es gibt sehr viele Bedürfnisse hier heute Abend. Spiritual, geistlicher Art. Mental, geistiger Art. Emotional, emotioneller Art. And physical, und körperlich. God has made provision to meet all those needs. Und Gott hat Vorsorge getroffen, dass alle diese Bedürfnisse gestillt werden können. There is no need here tonight which God cannot meet. Es gibt keine Not unter uns heute Abend, der Gott nicht begegnen kann. But he has only made one provision. Aber er hat nur einen Weg geschaffen. There is only one way for you to get your need met by God. Es gibt für dich nur einen Weg, auf dem du deine Not von Gott gestillt bekommen kannst. You have to come to the cross of Jesus. Du musst zu dem Kreuze des Herrn Jesus kommen. On the cross, Jesus made a total, final provision for every human need. Am Kreuz hat Jesus eine gesamt-totale Fürsorge für jegliche menschliche Not geschaffen. And the secret of understanding it is this. Und das Geheimnis des Ganzen, um das zu verstehen, ist folgendes. God brought upon Jesus on the cross. Gott hat auf Jesus, als er am Kreuze hing, all the evil due to us. All unser menschliches Böse gelegt, that was due to us. Was uns betroffen hat, was wir, wofür wir schuldig waren. In order that he might offer to us, so dass er uns anbieten könnte, all the good that was due to Jesus, all das Gute, was Jesus gebührte. This is very simple. Das ist so einfach. The problem with theologians is they've made it complicated. Das Problem ist, dass die Theologen es so kompliziert gemacht haben. So let's say it once more. So will ich es wiederholen. The evil came upon Jesus. Das Böse hat Jesus getroffen. That the good might be offered to us. Dass das Gute uns zuteil werden könnte. And it all happened at one time in one place. Und alles geschah an einem Ort, an einem Zeitpunkt. Through the sacrifice of Jesus on the cross. Durch das Opfer Jesu am Kreuz. For by one sacrifice he has perfected forever us who are being sanctified. Denn durch eine einzige Opfergabe hat er uns vervollkommnen, die wir gerettet werden. That includes everyone here tonight who believes. Und das schließt jeden Gläubigen heute Abend hier ein. I want to give you very quickly 10 different aspects of the exchange. Ich möchte ganz schnell 10 verschiedene Aspekte dieses Austausches darstellen. I could give you Bible references, but I will not take the time. Ich könnte jetzt Bibel zitieren, aber dazu fehlt die Zeit. So here they are. Hier sind diese. Number 1, erstens, Jesus was punished that we might be forgiven. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung hätten. Number 2, zweitens, Jesus was wounded that we might be healed. Jesus wurde geschlagen, damit wir Heilung hätten. Number three, Jesus was made sin with our sinfulness, that we might be made righteous with his righteousness. Drittens, Jesus wurde mit unserer Sünde beladen. Er nahm unsere Sünde auf sich, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen könnten. Well, Jesus was made sin. Let's Jesus get it that way. Wurde zur Sünde gemacht. With our sinfulness. Durch unsere Sündhaftigkeit. That we might be made righteous with his righteousness. Damit wir durch seine Gerechtigkeit gerecht würden. That was number three. Das war der dritte Punkt. Number four, Jesus died our death that we might receive his life. Viertens, Jesus starb, damit wir sein Leben, unseren Tod hat er auf sich genommen, damit wir sein right. Leben bekämen. Amen. Number five is the one I'm going to speak about tonight. Fünftens, und das ist mein Thema für heute Abend. Jesus was made a curse that we might enter into the blessing. Jesus wurde für uns zum Fluch gemacht, damit wir in den Segen kommen könnten. Number six, Jesus endured our poverty that we might share his abundance. Sechstens, Jesus wurde für uns zur Armut gemacht, so dass wir von seiner Fülle hätten. Do you feel happy about that? Seid ihr darüber froh? It's good news. Das ist frohe Botschaft. And it doesn't make any difference where you live. Es spielt auch gar keine Rolle, wo du jetzt lebst. The Bible is true for every believer everywhere. Die Bibel ist für jeden Gläubigen an irgendeinem Ort der Erde It's Wahrheit. Just as true in Bulgaria as it is in America. Das trifft genauso in Bulgarien zu wie in Amerika. Just as true in East Africa as it is in Britain. Genauso war in Ostafrika wie in Großbritannien. I was excited to hear that there's someone here from Kenya. Es hat mich gefreut zu hören, dass jemand von Kenia hier sei. I spent five of the best years of my life in Kenya. Fünf meiner besten Jahre habe ich in Kenia verbracht. And I did my best to convince the Africans. Und ich habe mein Bestes getan, die Afrikaner zu überzeugen. That God has provided as much for them as he has for the white people. Dass Gott genauso viel für sie vorgesorgt hat wie für die Weißen. So if there is somebody here from Kenya, let me say Jambo. Wenn jemand hier ist aus Kenia, dann will ich sagen, Jumbo. Jumbo. Habari za siku nyingi. All right, we're going on. Number six. Wir machen weiter. Number seven. Jesus bore our shame that we might share his glory. Jesus hat unsere Schande getragen, damit wir seine Herrlichkeit haben könnten. Number eight. Jesus endured our rejection. That we might have his acceptance with the Father. Jesus hat unsere Ablehnung ausgehalten, damit wir his acceptance. Dass wir seine Annahme bei dem unsere Annahme bei dem Vater haben könnten. Neuntens, Jesus was cut off by death that we might be joined to God eternally. Jesus wurde durch den Tod abgeschnitten, so dass wir in Ewigkeit mit Gott verbunden sein könnten. And number 10 und zehntens, our old man was executed in Jesus that the new man might come to life in us. Unser alter Mensch wurde in Christus hingerichtet, so dass unser neuer Mensch in uns zum Leben käme. No, don't do that. Please. I'll try. Excuse me. I'll try to do better. Trouble is, I've got to be able to see the page in front of me at the same time. Ich muss auch gleichzeitig noch die Seite vor mir sehen können. All right. So that's a little summary of what took place when Jesus died on the cross. Das war also eine kleine Zusammenfassung von dem, was geschehen ist, als Jesus am Kreuze starb. Every need of every human being for time and eternity was provided. Jedes menschliche Bedürfnis für Zeit und Ewigkeit, dafür wurde hier vorgesorgt. Now I want to speak about one particular exchange. Und ich möchte über einen ganz bestimmten Austausch hier reden. Which is stated in Galatians chapter 3, verses 13 and 14. Und darüber lesen wir in Galater 3, Verse 13 bis 14. Jesus was made a curse with the curse due to us. Jesus wurde zum Fluch gemacht, den Fluch, der uns hätte treffen sollen. That we might receive the blessing. Dass wir den Segen empfangen sollten. So the exchange is from curse to blessing. So findet hier ein Austausch statt vom Fluch zum Segen. And what I am going to teach you, I have learned by experience. Und was ich euch lehre, habe ich durch Erfahrung gewonnen. I did not discover this sitting behind a desk. Ich habe das nicht entdeckt, indem ich an einem Pult saß. But I learned it on the battlefield. Sondern ich habe das auf dem Schlachtfeld gelernt. I want to give you just a few examples of how God began to teach me. Ich möchte euch einige Beispiele schildern, wie Gott damit begann, mich zu lehren. Some years ago I was preaching in a Presbyterian church in America. Vor einigen Jahren predigte ich in einer Presbyterianer Gemeinde in Amerika. I came to the end of my message. Und ich gelangte ans Ende meiner Botschaft. And I didn't know what I was going to do next. Und ich wusste nun nicht, was als nächstes kommen würde. And while I was standing there, und als ich so da stand, I saw a family on the front row on my left. Da sah ich zu meiner Linken in der ersten Reihe eine Familie. Father, mother and teenage daughter. Vater, Mutter und die teenage Tochter. And the Lord put in my mind, there is a curse over that family. Und der Herr gab mir in meinen Sinn, über dieser Familie liegt ein Fluch. I didn't know what to do about it. Ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. But I couldn't get the words out of my mind. Aber ich konnte diese Worte nicht aus meinem Sinn bringen. So I stepped over to the father. So bin ich zu dem Vater hingegangen. And I said to him, "Sir, I believe God has shown me there's a curse over your family." Und ich sagte, mein Herr, ich glaube, dass Gott mir gezeigt hat, dass über Ihrer Familie ein Fluch liegt. Would you like me to release you from the curse in the name of Jesus? Möchten Sie, dass ich Sie im Namen Jesu von diesem Fluch freisetze? And he immediately said yes. Und sofort sagte er ja. So I stepped back behind the pulpit. So bin ich wieder zurück zur Kanzel gegangen. And I prayed a very simple prayer. Und habe ein ganz einfaches Gebet gesprochen. Breaking the curse in the name of Jesus. Und habe diesen Fluch im Namen Jesu zerbrochen. And when I said in the name of Jesus. Und als ich dann sagte im Namen Jesu. There was a visible physical reaction in each member of the family. Da war eine sichtbare körperliche Reaktion bei jedem Familienmitglied. I was not touching them. Ich hatte sie nicht berührt. But it was as though a shudder went through each of them in turn. Aber es war so, als ob ein Zittern durch jeden von ihnen hintereinander durchging. And then I saw that the girl had her left leg in a cast from above the thigh to the bottom of the foot. Und dann sah ich, dass das Mädchen ein Bein in Gips hatte, von oberhalb der Hüfte begann es bis zum Fuß. So I went back to the father. So bin ich zu dem Vater zurückgegangen. And I said, "Would you like me to pray for the healing of your daughter?" Und ich fragte, möchten Sie, dass ich für die Heilung Ihrer Tochter bete? And he said, "Yes." Ja, sagte er. But you need to know that she's broken the same leg 3 times in 18 months. Aber Sie müssen wissen, dass sie dieses Bein 3 Mal innerhalb 18 Monate gebrochen hat. And the doctors say it will not heal. Und die Ärzte sagen uns, dass das Bein nicht heilen wird. Well, that is totally unnatural. Das ist total unnatürlich. To break the same leg 3 times in 18 months. Innerhalb von 18 Monaten das gleiche Bein sich 3 Mal zu brechen. If I heard that today, würde ich das heute hören, I would immediately assume that there was a curse at work. Würde ich sofort annehmen, dass hier ein Fluch sein Werk tut. But I didn't understand it at the time. Aber zu der damaligen Zeit habe ich das nicht verstanden. So I just picked up the daughter's leg in the cast. So nahm ich das eingegipste Bein der Tochter auf and prayed a very simple prayer for healing und sprach ein sehr einfaches Gebet für Heilung and put the leg down again. Und ließ das Bein wieder runter. I went on with the meeting. Und dann machte ich mit der Versammlung weiter. About 2 or 3 weeks later, ungefähr 2, 3 Wochen später, I received a letter from the father, empfing ich von dem Vater einen Brief. And he described various unusual things that had been happening in his family. Und darin wurden verschiedene komische Dinge beschrieben, die in seiner Familie sich abgespielt hatten. which explained why he immediately agreed that there was a curse. Und das erklärte mir, warum er sofort damit übereinstimmte, dass es sich hier um einen Fluch handelte. Then he said, we took our daughter back to the clinic. Er sagte, wir brachten unsere Tochter zurück zur Klinik. And they x-rayed the leg. Sie haben das Bein geröntgt. And they said it was healed. Und sie sagten, es sei heil. And a little while later they took the cast off. Und ein wenig später haben sie den Gips abgenommen. Well, when I read that letter, als ich diesen Brief las, I began to reason with myself. Da habe ich mit mir selber, habe ich mir gedacht, and I said, why did God cause me to break the curse before I prayed for the healing of the leg? Warum ließ Gott mich zuerst diesen Fluch brechen, bevor ich für die Heilung dieses Beines betete? And my conclusion was this. Und meine Schlussfolgerung war, that the curse was an invisible barrier to the healing. Dass der Fluch eine unsichtbare Blockade zur Heilung gewesen war. And if the curse had not been broken, und wäre dieser Fluch nicht gebrochen worden, the leg would not have been healed. Wäre das Bein nicht geheilt worden. In other words, a curse can be an invisible barrier keeping you from a blessing that God has for you. Mit anderen Worten, ein Fluch kann eine unsichtbare Blockade sein, der den Segen Gottes von dir fernhält. So then I began to study the whole subject. Und dann begann ich dieses ganze Thema zu studieren. And I discovered that curses and blessings are mentioned at least 600 times in the Bible. Und ich entdeckte, dass Flüche und Segen mindestens 600 Mal in der Bibel erwähnt werden. And I realized that in all my Christian life I'd never heard one sermon on the theme of blessing and curse. Und auf einmal ging mir auf, dass während meines ganzen christlichen Lebens ich niemals eine Predigt über den Fluch oder den Segen gehört habe. And so I began to preach about it. Und so begann ich darüber zu predigen. And the results surprised me. Und die Resultate haben mich dann überrascht. More people were changed by that message. Mehr Menschen wurden durch diese Botschaft verändert than any other message the Lord had given me. Als durch irgendeine andere Botschaft, die der Herr mir gegeben hatte. I heard about whole congregations that were changed. Ich hörte von ganzen Gemeinden, die verändert wurden. So then I made a series of 3 cassettes. Dann machte ich eine Serie von 3 Kassetten. Entitled, what was it entitled? That's right, Curses, Cause and Cure. Mit dem Titel die Flüche, die Ursachen und die Heilung davon. And this got around in many places. Und diese Kassetten kursierten an vielen Orten. And I began to get letters from people saying, my life has been changed. Und ich bekam Briefe von Menschen, die sagten, mein Leben ist dadurch verändert worden. Sometime later, Ruth and I were in South Africa. Einige Zeit später waren Ruth und ich in Südafrika. And we met a Jewish lady who had acknowledged Jesus as her Messiah. Und wir trafen eine jüdische Frau, die Jesus als ihren Messias angenommen hatte. And she personally told us her story. Und sie hat uns dann persönlich ihre Geschichte erzählt. She was working as an executive secretary or a personal assistant to a wealthy businessman. Sie war die persönliche Sekretärin bei einem sehr wohlhabenden Geschäftsmann. And this businessman and all the executives in his firm were under the influence of a woman guru. Und dieser Geschäftsmann und alle seine anderen Chefs waren unter dem Einfluss einer Zauberin. That's right. And one time her boss asked her to type out some blessings that this Zauberina had pronounced over his executives. Und einmal bat ihr der Chef dieser Sekretärin also, dass sie einige Sprüche austippen sollte, die diese Zauberin über seine anderen Chefs gegeben hatte. So when this Jewish lady began to do this, als diese jüdische Frau damit begann, she discovered that they were anything but blessings, entdeckte sie, dass das alles andere waren als Segnungen, altogether occult, dass das Ganze okkult war. So she went to her boss, so ging sie dann zu ihrem Chef hin, and she said, because of my faith in Jesus and the Bible, und sie sagte, wegen meinem Glauben an Jesus und an die Bibel, I am not free to type these these words. Habe ich nicht die Freiheit, solche Worte zu tippen. And her boss immediately released her and apologized. Und ihr Chef hat sie sofort freigegeben, das nicht zu tun, und hat sich entschuldigt. I don't know exactly what happened next. Ich weiß nicht genau, was dann geschehen ist. But I am sure that the Zauberina heard about it. Aber ich bin sicher, dass diese Zauberin davon gehört hat. And she may have blessed the secretary. Und sie mag diese Sekretärin gesegnet haben. Or she may have cursed her. Oder sie hat sie verflucht. But from that source, it wouldn't make any difference which it was. Nun ja, von dieser Quelle her spielt es keine Rolle, was sie getan hat. Within a week or two, the lady's hands began to curl up. Innerhalb von zwei Wochen begannen sich die Hände dieser Sekretärin zu verkrümmen. And they became extremely stiff. Sie wurden ganz steif and extremely painful. Und sie hatte äußerste Schmerzen. She could no longer do her work. Sie konnte ihre Arbeit nicht länger verrichten. She went to a doctor and he diagnosed it as rheumatoid arthritis. Sie ging zu einem Arzt und er hat diagnostiziert, dass das rheumatorische Arthritis sei. Well, in that same area there was a Christian lady who'd heard my cassettes on curses, cause and cure. In derselben Gegend wohnte eine Christin, die hatte meine Kassette Flüche, die Ursache daran und die Heilung darüber gehört. And so she said, I want you to listen to these cassettes. Und sie sagte dann zu der Sekretärin, bitte höre doch diese Kassetten an. Well, this Jewish lady was rather sophisticated and she really didn't believe in such things as curses. Nun, diese jüdische Frau war sehr kultiviert, intellektuell und glaubte nicht, dass es so etwas gäbe wie Flüche. But to please her friend, she listened. Aber um ihre Freundin zufriedenzustellen, hat sie sich das angehört. Well, at the end of the third cassette, am Ende der dritten Kassette, I lead the people in a prayer, da leite ich die Leute in ein Gebet hinein, in which they release themselves from any curse over their lives. Wo sie sich selber von irgendeinem ausgesprochenen Fluch über ihr Leben freimachen können. So when they came to that part of the third cassette, als dann dieser Teil auf der dritten Kassette kam, the cassette player jammed. Da blockierte der Kassettenrekorder. It wouldn't go forward. Man konnte die Kassette nicht mehr vorwärts laufen lassen. It wouldn't go back. Auch nicht mehr rückwärts. And it wouldn't eject. Und die Kassette konnte man auch nicht mehr herausholen. So the Jewish lady said, well, then I can't say the prayer. Dann sagte die jüdische Frau, nun, dann kann ich ja auch dieses Gebet nicht sprechen. But her friend said, oh yes, it's all right. Aber ihre Freundin sagte, oh, das ist schon in Ordnung. I had it typed out. Ich habe das Ganze abgeschrieben. And I'll get it for you and you can read it. Und ich gebe dir das Schriftliche und dann kannst du es lesen. Well, just to please her friend, this Jewish lady said, all right. Nur um ihre Freundin zufriedenzustellen, sagte die jüdische Frau, gut, dann. So she began to read out the typed prayer. Und dann hat sie dieses abgetippte Gebet vorgelesen. It would not have taken her as much as 3 minutes. Das hätte ungefähr gewöhnlich 3 Minuten gedauert. But as she was reading it, aber als sie es las, her fingers uncurled, da wurden ihre Finger wieder gerade, they became totally flexible, und sie wurden wieder ganz beweglich, and all pain left. Und aller Schmerz wich. She went back to the same doctor, sie ging zu demselben Arzt zurück, and he said, there is no sign of arthritis. Und er sagte, es gibt keinerlei Anzeichen von Arthritis. Now it's important to understand, nun ist es wichtig, dass wir verstehen, that lady did not pray for healing. Dass diese Frau nicht um Heilung gebetet hat. All she did was release herself from a curse. Was hatte sie getan? Sie hatte sich nur von diesem Fluch freigebetet. And healing followed without any other cause. Und die Heilung folgte, ohne dass irgendetwas anderes gesagt worden wäre. And so I would say Ruth and I have seen this truth in hundreds of different cases in many different countries. Und so möchte ich sagen, dass Ruth und ich wir das in 100 verschiedensten Fällen in so vielen Ländern erlebt haben. One common form that a curse takes, eine gewöhnliche Form, die ein Fluch hier annimmt, in women, bei Frauen, is problems in their female organs. Ist dass sie Frauenbeschwerden bekommen im Unterleib. Especially with menstruation. Besonders was die Zeit ihrer Periode anbelangt. And I would say Ruth and I have prayed for hundreds of such women. Und ich möchte sagen, dass Ruth und ich für hunderte solcher Frauen gebetet haben. We never pray without first teaching them to be released from a curse. Wir beten erst, wenn wir sie gelehrt haben, wie man von einem Fluch freikommt. And we have seen many healed without even praying for healing. Und wir haben viele geheilt gesehen, ohne dass wir für Heilung gebetet hätten. I'll tell you just one other incident. Ich will noch eine Begebenheit erwähnen. That was reported to me about 2 weeks ago. Das Ganze wurde mir vor 2 Wochen erzählt. From Indonesia. Und geschah in Indonesien. An Indonesian evangelist had heard my teaching. Ein indonesischer Evangelist hatte meine Lehre gehört. And he came to a certain village. Und kam dann in ein bestimmtes Dorf hinein. Where there was a boy who had been born without any neck. Wo es einen Jungen gab, der ohne Genick, ohne Hals geboren wurde. His head just grew out of his shoulders. Sein Kopf kam einfach aus den Schultern heraus. And the evangelist didn't know what to do about it. Und der Evangelist wusste nicht, was er da machen sollte. So he prayed a prayer to break a curse over the boy's life. So hat er ein Gebet gesprochen und einen Fluch über dem Leben dieses Jungen zerbrochen. And when he did that, und als er das tat, his head started to grow out, da begann sein Kopf herauszuwachsen. And in a short period he had a complete neck. Und in kürzester Zeit hatte er einen vollkommenen Nacken und Hals. We don't know exactly how that curse came on that boy. Wir wissen nicht genau, wie dieser Fluch auf diesen Jungen gelangte. But they discovered that in a previous period in Indonesia. Aber sie entdeckten, dass in einer anderen Periode in Indonesien the colonial power had treated the Indonesians very brutally. Die Kolonialmacht die Indonesier brutal behandelt hatte. And many people in that area had been beheaded. Und viele Menschen in dieser Gegend wurden geköpft. We don't know whether that's the explanation. Wir wissen nicht, ob das nun die Erklärung dafür sein könnte. But I'm telling you these experiences, aber ich erzähle euch diese Begebenheiten, so that you may be open to believe and to receive, so dass ihr euch öffnet, dass ihr glauben könnt, empfangen könnt, whatever God has for you through the breaking of a curse. Was immer Gott bereithält für euch, nachdem ein Fluch gebrochen wurde. Now I'm going to try to teach you briefly on the nature of curses and how to get rid of them. Nun möchte ich ganz kurz über den Charakter des Fluches euch lehren und wie ihr das loswerden könnt. Both blessings and curses are vessels of supernatural power. Beides, Flüche und Segnungen, sind Gefäße übernatürlicher Kraft. Blessings for good, die Segnungen zum Guten, and curses for evil, die Flüche zum Bösen. Usually the vessels are words. Gewöhnlich sind diese Gefäße Worte. But sometimes they can be objects. Aber manchmal können es auch Gegenstände sein. For instance, in the Christian communion service, zum Beispiel bei der christlichen Abendmahlsfeier, Paul calls the cup of blessing. Nennt Paulus den Kelch des Segens. In other words, through the cup, blessing is transmitted. Das heißt, durch den Kelch wird Segen weitergereicht. And under the law of Moses, und unter dem Gesetz des Mose, if a woman was suspected of being unfaithful to her husband, wenn man annehmen konnte, dass eine Ehefrau ihrem Manne gegenüber untreu geworden she was war, compelled to drink some bitter water, dann wurde sie gezwungen, ein bitteres Wasser zu trinken. Which was the vessel of a curse. Und das war das Gefäß eines Fluches. And if she had been guilty, wäre sie nun schuldig gewesen, the curse would manifest itself in her body. Dann hätte sich dieser Fluch an ihrem Leibe manifestiert. Now, one very important fact about both blessings and curses is this. Ein sehr wichtiger eine Tatsache bei beidem, dem Fluch und dem Segen, ist, that very often they continue from generation to generation. Dass sehr oft diese sich fortpflanzen von einer Generation zur anderen. Unless something is done to cut them off. Wenn nicht etwas geschieht, getan wird, um sie abzuschneiden. There are both blessings and curses in the Bible. Wir finden beides, Flüche und Segnungen in der Bibel, pronounced 4000 years ago, die schon vor 4000 Jahren ausgesprochen wurden, that are still at work in the lives of men and women today. Und die immer noch heute in dem Leben von Männern und Frauen wirksam sind. 3000 years ago David pronounced a curse on the mountains of Gilboa. Vor 3000 Jahren sprach David einen Fluch über die Gilboa-Berge aus. He said, let there be no rain, nor dew, nor fields of offering. Er sagte, es soll dort kein Regen, kein Tau herunterkommen, keine Felder, nichts. And in our day, the Israelis have found it unusually difficult to make anything grow on that mountain. Und in der heutigen Zeit haben die Israelis es extrem schwer gehabt, dort auf diesen Bergen etwas anzubauen. They've succeeded all around, but very little success on the mountains of Gilboa. Überall drumherum haben sie Erfolg gehabt, aber wenig Erfolg auf den Bergen von Gilboa. Because of words David spoke 3000 years ago. Wegen der Worte, die David vor 3000 Jahren gesprochen hatte. How many of us would believe that you could speak to a mountain? Wie viele von uns könnten glauben, dass wir zu einem Berge sprechen könnten? And decide its history. Und damit seine ganze Geschichte bestimmen könnten. All right, now, nun, I want to speak about things that may indicate a curse over your life. Ich möchte über Dinge sprechen, die einen Fluch andeuten könnten, der über dein Leben gesprochen wurde. And let me say something to you frankly. Und ich möchte ganz offen zu euch reden. From what I know about your backgrounds, was ich jetzt von euren verschiedenen Hintergründen her weiß, I would say at least 50% of you have a curse over your life. Möchte ich sagen, dass wenigstens 50% der Anwesenden einen Fluch über ihrem Leben haben. That's just my opinion. Das ist nur meine Meinung. I would describe the effect of a curse in little pictures. Ich werde die Auswirkungen eines Fluches in kleinen Bildern darlegen. It's as if somebody has a dark shadow from the past over him. Das Ganze ist so, als ob jemand einen dunklen Schatten der Vergangenheit über sich hätte. And wherever he goes, this shadow follows him. Und wo immer er hingeht, da folgt ihm dieser Schatten. And he can see others in the sunlight all around him. Und er kann andere im Sonnenlicht um sich herum sehen. But somehow the sunlight never comes to his life. Aber irgendwie leuchtet die Sonne niemals über seinem Leben. Or I can describe it another way. Oder ich kann es in anderer Weise beschreiben. A curse is like an evil long arm stretched out from the past. Ein Fluch ist ein böser langer Arm, der von der Vergangenheit her ausgestreckt wurde. And when you're just about to succeed, und gerade wo du vor einem Erfolg stehst, and achieve what you want, und du erlangst, was du gerne wolltest, this arm trips you up. Da hält dich dieser Arm fest. And you stumble and fall. Und du stolperst, fällst hin. And you carefully work back to the same opportunity. Und dann vorsichtig arbeitest du dich wieder auf diese Situation hin. And the same thing happens again. Und das Gleiche passiert schon wieder. And very possibly, as you think about the experience of your parents or your grandparents, und wahrscheinlich ist es so, wenn du an die Erfahrungen deiner Eltern und Großeltern denkst, you realize the same kind of thing happened to them. Dann merkst du, dass das Gleiche ihnen auch schon geschehen ist. Now, I'll give you some specific results of blessing and curse. Nun möchte ich einige spezifische Resultate von Segnungen und von Flüchen bringen. These are taken from Deuteronomy chapter 28. Wir nehmen diese aus dem 5. Mose Kapitel 28, which contains 68 verses. Dort stehen 68 Verse. The first 14 verses deal with blessings. Die ersten 14 Verse handeln vom Segen. And the remaining 54 verses deal with curses. Und die übrigen 54 Verse haben mit Flüchen zu tun. And when you've read them, you have a pretty good idea of what a curse is like. Und wenn du die durchgelesen hast, dann hast du eine ganz gute Idee, was ein Fluch ist. All right, let's take the blessings first. Nun, wir wollen uns erst zu den Segnungen hinwenden. And I'd like to say personally, und persönlich möchte ich sagen, that every night in our lives, Ruth and I pray. An jedem Abend bisher haben meine Frau und ich gebetet. And we thank God we've passed out from under the curse. Und wir danken Gott dabei, dass wir von dem Fluch hinweggekommen sind. And we've entered into the blessing. Und dass wir in die Segnungen gelangt sind. And we specify the blessing. Und dann spezifizieren wir den Segen. In these words I'm going to give you now. Und diese Worte gebe ich euch jetzt. But they're taken from Deuteronomy 28. Aber sie sind von 5. Mose 28 genommen. They're my summary of that chapter. Sie sind meine Zusammenfassung dieses Kapitels. The first is exaltation. Das erste ist eine Belobigung. No, being lifted up. Eine Erhöhung, ja. All right. Ein Großmachen. Yeah, being lifted up is the right word. Ja, sich you exalt God or you're not down, you're up. Man fühlt sich selber aufgehoben, erhoben. That's right. The second is health. Das zweite ist Gesundheit. The third is reproductiveness. Das dritte ist, dass man fruchtbar ist. And let me say, barrenness is nearly always the result of a curse. Und ich möchte erwähnen, dass Unfruchtbarkeit gewöhnlich immer das Resultat eines Fluches ist. The next one is prosperity. Das nächste ist Wohlstand. The next one is victory. Und dann Sieg. And then God's favor. Und dann Gunst bei Gott. I'll say it just once more. Ich möchte es noch einmal sagen. Exaltation. Man fühlt sich erhoben. Health. Gesundheit. Reproductiveness. Fruchtbarkeit. Prosperity. Wohlstand. Victory. Sieg. And God's favor. Und Gunst bei Gott. How many of you would like that? Wie viele von euch möchten darin stehen? Well, it's made available to you. Nun, es steht euch zur Verfügung. If you meet the conditions. Wenn ihr auf die Bedingungen eingeht. Now we'll come to the marks of a curse. Nun kommen wir zu den Kennzeichen eines Fluches. Number one, humiliation. Erstens, Demütigung. Secondly, failure to reproduce. Zweitens, ein Versagen, Kinder zu bekommen. Yeah, not just Kinder, but anything. Aber irgendetwas sich zu vervielfältigen, fruchtbar zu sein, auf irgendeinem Gebiet. Number three, mental and physical sickness. Drittens, Geistes- oder körperliche Krankheiten. Number four, family breakdown. Viertens, Familienzerrüttungen. Number five, poverty. Fünftens, Armut. Number six, defeat. Sechstens, Niederlagen. Number seven, oppression. Siebtens, Bedrückungen. And number eight, failure. Achtens, Versagen. And number nine, God's disfavor. Und neuntens, in schlechtem Ansehen bei Gott zu stehen. And then Moses gave a very simple, vivid picture. Und dann gab Mose ein sehr lebendiges Bild. He said, you can live two ways. Er sagte, ihr könnt so oder so leben. You can live like the head. Ihr könnt so leben, als ob ihr der Kopf wäret. Or you can live like the tail. Oder ihr könnt so leben, als ob ihr am Ende, am Schwanz seid. If you're under the blessing, you live like the head. Wenn ihr unter dem Segen steht, dann seid ihr der Kopf. And if you're under the curse, you live like the tail. Seid ihr unter dem Fluch, dann lebt ihr so, wie als ob ihr fertig so am Ende seid. So I ask the Lord to help me understand the difference. Und so bat ich den Herrn, mich doch den Unterschied zu lehren. And I felt he showed me this. Und ich meinte, dass er mir Folgendes zeigte. The head makes the decisions. Der Kopf macht die Entscheidungen. And does what it decides to do. Und tut dann auch, wozu er sich entschieden hat. And the tail just gets dragged around. Und the tail just gets dragged around. Und der Schwanz, der wird einfach so hinten nachgezogen. So how are you living? So, wie lebst du? Right now. Gerade jetzt. Are you living like the head? Lebst du wie der Kopf? Are you making the decisions? Machst du die Entscheidungen? Seeing the things you plan take place? Und dann achtest du darauf, are you dass in das, control of each situation? Was du geplant hast, auch stattfindet, du kontrollierst. Or are you just being dragged around like a tail? Oder wirst du einfach, schleppst du dich so umher, als ob man so einen Schwanz nachschleppt? By forces and pressures that you don't control. Und das geschieht dann durch Mächte und Gewalten, die du nicht unter Kontrolle bringen kannst. So that's the choice. Das ist also die Wahl, die du hast. To be the head or to be the tail. Entweder Kopf oder Schwanz zu sein. Now, through experience, I've made my own list of symptoms of a curse. Durch Erfahrung habe ich meine eigene Liste der Symptome für Segen oder Fluch gemacht. I didn't make it out of Deuteronomy chapter 28. Ich habe sie nicht aus 5. Mose Kapitel 28 genommen. But later I was surprised how closely it agreed with the list of Moses. Aber später habe ich mich gewundert, wie doch das mit der Liste des Mose hier übereinstimmt. So now I'm going to give you my list. Jetzt gebe ich euch meine Aufzeichnungen. Which has 7 different things in it. Da sind 7 verschiedene Dinge darin. Number 1, mental and emotional breakdown. Erstens, geistige und emotionelle Zerrüttungen. That's right. Zusammenbrüche. Second, repeated or chronic sicknesses. Zweitens, immer wieder vorkommende oder chronische Krankheiten. Especially if they're hereditary. Besonders wenn es sich um Erbkrankheiten handelt. That's a mark of a curse. Das ist das Zeichen eines Fluches. It continues from generation to generation. Dass es von Generation zu Generation fortschreitet. Number 3. Drittens. Barrenness. Unfruchtbarkeit. Miscarriages. Fehlgeburten. And related female problems. Und damit zusammenhängende Frauenbeschwerden. And in my opinion, most of those are connected with a curse. Und gemäß meiner Meinung sind die meistens durch einen Fluch verursacht. Number 4, breakdown of marriage. Viertens, Zusammenbruch einer Ehe. And family alienation. Oder Entfremdung innerhalb der Familie. Where a family can never get it together. Wo eine Familie es miteinander einfach nicht aushalten kann. Where there's always quarreling and disharmony within a family. Wo es immer Familienstreit und Disharmonie gibt. Number 5. Fünftens. Continuing financial insufficiency. Fortwährende finanzielle Unvermögen, seine Rechnungen zu bezahlen. Many of us experience what it is to be poor at times. Viele von uns erleben es, was es bedeutet, zu gewissen Zeiten arm zu sein. Part of the Christian life. Und das mag ein Teil des Christenlebens sein. But somebody who never has enough. Aber jemand, der niemals genügend hat, who is always struggling, der immer nur am Kämpfen ist, is probably under a curse. Dieser Mensch lebt wahrscheinlich unter einem Fluch. Number 6 is what we call accident prone. Sechstens möchte ich nennen, dass wir anfällig sind für Unfälle. People to whom accidents always seem to happen. Es scheint so zu sein, dass diese Menschen immer in einen Unfall verwickelt werden. And one typical remark is this. Und eine typische Äußerung ist dann folgende. Why does it always happen to me? Warum trifft mich das immer? If you talk like that, you know your problem. Wenn du so redest, dann weißt du, dass du ein Problem hast. I was driving a rented car some a year or two ago. Vor 1 oder 2 Jahren fuhr ich einen welches Auto? And I very gently bumped another man's car. Und dann habe ich ganz leicht das Auto eines anderen Fahrers berührt. And I told him about it and explained it. Und ich habe ihm das erzählt, erklärt. Guess what he said. Und ratet mal, was er sagte. Why does it always happen to me? Warum muss das immer mir geschehen? I thought, poor man. Ich dachte, du armer Mann. And finally, und schließlich, number 7, siebtens, a history of suicides or unnatural deaths in a home, in a family. Eine Reihenfolge von Selbstmordraten oder unnatürliche Todesarten innerhalb einer Familie. And there is one family very conspicuous in American politics. Und da ist ja eine Familie, die in amerikanischer Politik sehr auffällig ist. Which is an outstanding example of a curse. Die ein hervorragendes Beispiel für einen Fluch ist. I'm not going to name the family. Ich werde diese Familie nicht nennen. Now, the next thing we have to establish is this.